Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen, die Sie jetzt ganz herzlich zur Weihnachtszeit, zum Auftakt der Weihnachtszeit begrüßt. Und heute geht es um ein Gespräch mit zwei Jungs, die in Florida mal eine Weihnacht erleben, und zwar jetzt schon zum dritten Mal, denn sie leben hier und sie sind natürlich mit deutschen Eltern da. Das heißt, sie haben zu Hause eine deutsche Weihnacht im Haus und außerhalb lernen sie vieles, vieles vom Gastland kennen und natürlich in den Wohnungen der Kinder, mit denen sie zur Schule gehen. Auch dort wird Weihnacht gefeiert, mal ja, mal nein. Und sie sehen natürlich, wie machen das die Amerikaner. Und das ist ihre Sicht, die sie uns ein wenig erzählen werden heute. Ich sprach mit Elias und Samuel und ihrer Mutter Saskia, die dabei war. Und dieses Gespräch, wie gesagt, das fand in Florida statt, 2017, in der Vorweihnachtszeit. Und dann habe ich ein zweites Gespräch heute für Sie mit einer älteren Dame, und das ist Hiltrud Buchler-Müller, die mit ihren Enkeln Backerfahrungen gemacht hat, uns aber auch ein schönes Gedicht über backende Engelchen bringt, und das auf Plattdütsch, das ich leider nicht kann, aber Sie werden es hören und Hiltrud wird es Ihnen auch noch einmal erklären. Zunächst einmal begeben wir uns jetzt also nach Florida und unterhalten uns mit Samuel und Elias, die, wie gesagt, zum dritten Mal die amerikanische Weihnachtszeit miterleben und ihre Erfahrungen mit dem, was sie da erleben, erzählen wollen. Willkommen zu einem weihnachtlichen Kulturspiegel. Am Mikrofon Susanne Nielsen und ich sitze hier in einer schönen Wohnung, in einem schönen Haus in Amerika, in Florida, mit euch. Saskia, wir duzen uns, also das dürfen wir schon sagen. Ja. Saskia Bode, und wer bist du? Ich bin Elias. Ja, und du? Samuel. Also zwei Jungs, die Amerika jetzt zum zweiten Mal Weihnachten erleben. Ne? Es war letztes Jahr das erste Mal oder das zweite Mal schon? Das dritte Mal ist es schon. Wow. Und wir haben jetzt eine weihnachtliche Sendung. Das heißt, wir wollen wissen, was ist in Amerika anders als in Deutschland? Erstmal ist bei euch zu Hause hier ein deutsches Weihnachten. Denn ihr lebt ja weiterhin als deutsche Familie in Amerika, gell? Mhm. Ja, und Samuel, sag mal, was ist anders, wenn du rausgehst aus diesem Haus? Wie sieht Amerika Weihnachten aus? Die haben diese ausblasbaren Figuren. Ja, zum Beispiel, was gibt's da alles? Weihnachtsmänner, Schneemänner, Schlitten. Mhm. Alles aus Plastik, so aufblasbar und auch manchmal beleuchtet, gell? Mhm. Und wir sitzen in Florida, deswegen braucht man da einen Schneemann aus Plastik, weil da gibt es keinen Schnee. Die haben gar keinen Schnee. Nee. Aber ich habe ja mal gesehen, dass die auch den Rasen weiß angesprüht haben. Also haben so getan, als ob Schnee ist. Ist Schnee wichtig? Nö. Findest doch. Du, doch? Wie wäre das in Deutschland? Willst du lieber rausgehen und ein bisschen frieren? Mhm. Ja, ist schön. Und ja. Was machen die Deutschen in Weihnachten? Wird da auch irgendwas auf den Rasen gestellt? Erstmal ist kein Rasen im Winter, gell? Der ist braun. Mhm. Und dann? Nein, nur Lichter. Nur Lichter, also Lichterketten. Das macht man schon in Deutschland. Aber Deutschland, da ist Weihnachten immer privat gewesen. Da ist der Baum drinnen und nicht so viel im Fenster, gell? Und hier fahrt ihr da mal so durch die Straßen und guckt euch die Lichter an? Mhm. Einmal waren wir bei dieser Straße, da war dieses eine Haus. Also es hatte tausende von Schneefiguren und so. Ah, das gibt's. Mhm. Und da gibt es richtige, die nehmen manchmal so einen Eintritt oder fragen nach Spenden und dann gehen alle Leute zu diesem einen Haus. Da. Und das ist toll. Ist das in St. Petersburg oder wo wart ihr? Ja. Nee, das ist hier in Tampa, hier gleich in der Nähe. Ah, schön. Mhm. Und wie ist das mit dir, Elias? Wie findest du Weihnachten hier? Ich finde, dass Weihnachten ist von den Amerikanern finde ich es ein bisschen besser, weil wenn man am Abend die Geschenke aufmacht, dann muss man bis morgen warten, damit man damit was irgendwas machen kann. Aber in Amerika macht man sie morgens auf und hat den ganzen Tag Zeit, damit zu spielen. Das stimmt, das stimmt. Allerdings hat man in Deutschland zwei Weihnachtsfeiertage. In Amerika gibt es nur den 25. Drei sogar. Ja, in Deutschland drei. Also den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Genau. Genau. Und Saskia, du fliegst durch die Welt. Das heißt, hast du Weihnachten auch schon in anderen Ländern zugebracht, zwischen Flügen? Habe ich auch schon, ja. In Singapur hatte ich mal Weihnachten verbracht. Und ist das völlig anders? Das ist so wie in Amerika. Das ja. ist viel Glanz, viel Musik, sehr laut und sehr kitschig. Aha, und das Kitschige, das finden aber Kinder eigentlich viel, viel schöner als dieses stille Weihnachten oft, oder? Findet ihr das schöner? Ja. Warum? Es ist bunter? Ja. Und wenn ihr aber jetzt hier zu Hause feiert, wie wird denn da zu Hause gefeiert? Ich weiß, Elias, du hast gesagt, du hättest Gedicht aufgesagt für den Nikolaus oder für den Weihnachtsmann. Ja. Und das hast du noch in guter Erinnerung. Wie hieß denn das Gedicht? Du brauchst jetzt nicht aufzusagen. Ich glaube, es heißt Knecht Ruprecht. Ja, genau. Das ist also ein typisches Weihnachtsgedicht. Und das ist sehr typisch für deutsche Kinder. Ne? Also das Aufsagen müssen von Gedichten. Oder macht man das in Amerika auch? Kennst du das von Freunden? Hier kommt auch kein Weihnachtsmann nach Hause. Der kommt nicht nach Hause. Der kommt mit Cookies und Milk. Nicht? Der amerikanische Weihnachtsmann kommt. Wo kommt der durch? Durch den Schornstein? Nö. Durch die Tür. Durch die Tür, meinst du? Ja, kannst du. Letztes Mal, als wir da sind wir laufen gegangen und dann, als wir zurückgelaufen sind, da war hier die Tür offen noch. Aha, und da hat er was hinterlassen? Mhm. Aha, und was hat er Schönes für dich gebracht? Tausende von Sachen. Tausende von Sachen, das wäre schön, wenn man... Beispiel wie ein Longboard. So. Ah, ein Longboard, das ist natürlich wichtig. Für Florida ist das wichtig. Wenn man sowas in den Bergen macht, dann ist das natürlich nicht so. So, und was hast du bei den Freunden, von Schulfreunden, bist du da schon mal in den Wohnungen gewesen zu Weihnachten? Wie sieht es denn da aus? Ein bisschen anders? Ja, weil die manche Amerikaner, die benutzen Plastikbäume. Ah, innen drin Plastikbäume. Und warum, meinst du, machen die das? Na, weil sie zu faul sind, einen selber abzuhacken. Meinst du, einen selber abzuhacken? Geht ihr denn einen abhacken in Deutschland? Das kann man nicht. Nee, kann man aber. Wir haben aber gekauft. Ah, habt ihr gekauft. Und macht das Spaß, einen Weihnachtsbaum auszusuchen? Ja. Mhm. Letztes Mal hatten wir einen großen. Einen großen. Wart ihr dann hier gucken? Habt ihr denn hier einen gekauft? Mhm. Ja. Und der war stand da. Und der stand in der Ecke vom Zimmer. Und was habt ihr dann gemacht? Habt ihr den geschmückt oder haben die Eltern ihn geschmückt? Wir. Ja. Oh, noch eine Sache. Die machen nicht so viele Dekorationen auf dem Baum. Tatsächlich? In Amerika nicht so viele? Aha, und ihr macht mehr? Ja. Was macht ihr denn? Was zum Beispiel, wir nehmen so geschnitzte Holzfiguren und die benutzen nur diese Kugeln. Aha, also das, was du gesehen hast, gell? Mhm. Jeder Baum ist ein bisschen anders. Mhm. Und Elias, hast du auch bei Schulfreunden andere Bäume gesehen, als ein bisschen anders bei euch? Eigentlich haben alle amerikanischen Bäume nur Kugeln dran. Ach, tatsächlich, die du gesehen hast. Also ja. Kein Lametta? Nein. Nee, habt ihr Lametta? Weißt du, was Lametta ist? Das sind große, das sind so Silberfäden, die an den Bäumen hängen. Ja. Habt ihr das? Oh! Nein? Die Amerikaner, die haben nicht diesen Stern oben auf den. Ah. Und das Dings auf dem Baum oben. Kein Rauschgoldengel und kein Stern. Was ist da und oben die schneiden immer die Spitze ab. Die Spitze ab, warum? Na, weil sie es einfach machen. Weil sie es einfach machen. Das ist interessant. Hast du es schon gekauft mit abgeschnittener Spitze oder was? Nein. Ah. Das kann man ja selber machen. Ach, das kann man selber machen. Sehr schön. Und geht ihr denn auch von Tür zu Tür? Gibt es hier Caroling? Habt ihr das schon mal gemacht? So von Tür zu Tür gehen die Leute und singen? Habt ihr das schon mal gehört? Nein. Nee. Mama und Papa waren eingeladen, aber sie sind eine Woche zu spät hingegangen. Ja, da geht das schlecht, oder seid ihr mal allein von Tür zu Tür gegangen zu singen. Das kann passieren, dass man sich mal irrt. Aber das ist natürlich auch eine spaßige Sache, die man mit Nachbarn machen kann, wenn man am richtigen Zeitpunkt kommt. Saskia, wie erlebst du hier in Amerika Weihnachten? Ist das ein bisschen anders auch von der Organisation her? Ich glaube, es ist hier mit ja, es ist hier mit mehr Aufwand verbunden. Also es müssen hier, glaube ich, alle morgens den gleichen Pyjama tragen beim Geschenke auspacken. Das haben wir jetzt nicht so und bei uns ist es eher eine familiäre Sache. Was Kleines, was ja, wo man sich so besinnt einfach auf das, was Weihnachten eigentlich sein soll. Stimmt nicht. Nein, findest du nicht? Was meinst du? Also hier kriegen die ja diese riesen Pakete. Ja, das meine ich. Ja. Also andere kriegen Riesenpakete. Nee, sie meinte, dass ihr so kleinere Sachen. Wir feiern kleine Weihnachten. Oh, das meine Carrera-Bahn. Deine Carrera-Bahn vom Weihnachtsmann war groß. Das Longboard, ja. Die Hot Wheels. Ja, ja, also ja. Solche Sachen sind natürlich wichtig. Ganz bestimmt, klar. Und worauf freust du dich am meisten? Gibt es dieses Weihnachten irgendwas, wo ihr sagt, das ist also das Nonplusultra, das muss ich jetzt machen? Mitmachen oder haben? Nichts Besonderes. Wie ist es hier mit nach Weihnachten? Spielt man noch weiter mit den Freunden? Ist der Weihnachtsbaum, steht der dann noch? Nö. Der steht dann nicht also mehr? Doch, bis er. Wann machen wir unseren Weihnachtsbaum? Bis er tot ist. Das heißt, bis er nadelt und nadelt und nadelt. Und das ist natürlich ein Unterschied zu dem Plastikbaum, denn der nadelt ja dann nicht. Ne? Den könnte man ja auch bis zum nächsten Sommer stehen lassen. Nö, den schmeißen trotzdem weg. Die meisten, die meinen, die schmeißen weg. Vielleicht tun sie ihn auch wieder in. Ja, ein Dachboden, könnte es sein? Nein. Nein? Die Amerikaner gesehen? Haben gar keinen Dachboden. Einen Dachboden haben die nicht? Habe ich noch nie gesehen. Tatsächlich. Doch, wir hatten einen, ja, ein paar Straßen weiter als hier. Mein Dachboden ist ja auch wie hier in der Garage. Ja, genau. Der Boden. Ah ja, das ist richtig. Da gibt es auch viele Viecher, die da auch mitwohnen mit dem Baum bis zum nächsten Jahr. Das stimmt. Die muss man dann oben lassen. Ja, und die kommt dann nicht in die Wohnung mit. So. Und jetzt, wenn ihr jetzt nach Deutschland zurückkommt, das kommt ja irgendwann mal, und dann nimmt man da irgendwas mit an Ideen? Meinst du, dass man sagt, ich möchte das so haben wie in Amerika? Was nimmt man da mit an Ideen? So mehr, ein bisschen lauter, ein bisschen mehr auf dem Rasen, ein bisschen mehr nach draußen gehen und Weihnachten mit anderen feiern? Oder so wieder still in der Wohnung mit den Eltern. Was ist schöner? Was meinst du? Alleine still. Still und alleine, ja. Und Weihnachten so, ihr seid ja schon drei Kinder, das ist ja schon viel um den Tisch herum, da ist ja schon viel los. Und wenn jetzt Mama oder Papa dann was zu Weihnachten auf den Tisch bringt, was kommt denn dann? Kommt da der Publix Turkey an oder macht man selber was? Was essen wir an Weihnachten? In Deutschland, da essen wir, macht unsere Oma, kommt, wenn sie immer da, sie macht sie uns eine Weihnachtsgans. Und hier essen wir zu Weihnachten Chicken. Immer was anderes, wie zum Beispiel Suppe oder Gulasch oder Fisch. Fisch ist ein sehr traditionelles Weihnachtsessen, ne? Aber die Gans eigentlich auch. Und Gänse sind in Amerika sehr schwer zu finden. Die gibt es in Kanada. Genau. Aber in Amerika nimmt man, was macht der Amerikaner? Wo? Und habt ihr schon mal gesehen, was die essen zu Weihnachten? Ja, ein Turkey. Ein Turkey, einen großen Puter. Ja, je größer, je besser. Und in Amerika, da benutzen die diese Laserdinger, die auf die Wand scheinen und dann sind da beispielsweise so welche Schneemänner, die sich dann so bewegen. Und das so. Ist neu, ne? Das ist neu. Das kommt sicher auch irgendwann in Deutschland. Also ich habe es schon zum Halloween. Das nehmen wir sogar nach Deutschland. Mit? Ja. Wir nehmen auch so welche Laserdinger. Na, mit siehste, das sind doch schon Sachen, die man mitnimmt, weil man die toll fand. Ja, ja, super. Elias, noch Gedanken zu Weihnachten? Nee. Das nächste Weihnachten kommt bald. Hast du einen Adventskalender? Habt ihr einen Adventskalender? Ja. Wir haben einen. Ja. Wir benutzen die Amerikaner nicht. Meinst du? Oma hat uns selber Adventskalender gemacht. Aha. Hat sie uns gesteckt. Und die werden jedes Jahr ausgepackt? Das ist immer der gleiche? Und der wird dann neu gefüllt? Der wird neu gefüllt. Mit verschiedenen Sachen. Mit verschiedenen Sachen. Was wird denn da reingetan? Beispiel Süßigkeiten, manchmal Drohnen oder sowas oder Helikopters. Kleine Helikopter oder größere? Kleine. So mini-kleine. Ah, so mini-kleine, denn das ist ein kleiner Kalender, also so geht der noch nicht rein. Und die Idee ist ja eine Vorfreude, ne? Ein Adventskalender heißt ja im Kommen von dem Weihnachtstag, ne? Und da kann man sich ganz besonders freuen. Wie ist das mit Nikolaus? Feiert ihr den jetzt hier auch? Ja. 6. Dezember ist das immer? Mhm. Ja, gell? Das feiern die Amerikaner auch nicht. Nee, eigentlich nicht, weil der Nikolaus doch, ist da. Ja? Das tun sie eigentlich doch, aber die kriegen vom Nikolaus Beispiel Handys und so Sachen. Also ganz tolle Sachen, Riesensachen. Mhm. Und das ist eigentlich für euch eher ein Weihnachtsgeschenk, ne? Das wäre also nicht so früh zu kriegen. Ja. Naja, es kommt immer darauf an, welche Familie man ist und wie viel man möchte und wie viel man braucht. Ne? Denn man braucht ja nicht alles, oder? Mhm. Ja. Und ist es denn so, dass also meine Schwägerin, also mein Bruder, die Familie, die sind dann zum Beispiel Weihnachten in eine Suppenküche gegangen und haben für andere gekocht. Also haben Sachen gemacht, die auch mal was für andere zu tun ist, Weihnachten. Und denkst du, wäre das nicht eine gute Idee? Findest du das eine gute Idee? Mhm. Ja, also ich finde das nicht schlecht. Und ich meine, hier gibt es ja auch sehr viele Leute, die vielleicht kein Weihnachten feiern. Mhm. Und da gibt es natürlich auch Suppenküchen, genauso wie in Europa auch. Ja. Da geben wir auch Essensgegenstände in der Schule ab, gell? Genau, da werden die Leute Lebensmittel gesammelt, und zwar in Dosen. Und es wird auch sonst gesammelt, immer, dass andere Familien auch ein schönes Weihnachten haben. Ja? Und manche Amerikaner benutzen gar keine Weihnachtsbäume, die benutzen Büsche und so. Und Pflanzen. Aha, tatsächlich. Und die werden dann auch geschmückt? Ja. Hast du schon gesehen, ja? Mhm. Toll. Aber wo war das? Dann war das in der Nähe, bei Freunden, dann hast du gesehen. Mhm. Ah, ja. Und es feiern natürlich nicht alle Weihnachten, es feiert natürlich jeder nach seiner Religion, jeder, wie er das am besten für seine Feiertage macht. Ne? Aber das heißt nicht, dass in der Schule nicht da auch von geredet wird. Und manche haben gar keinen. Das stimmt. Also nichts. Aber das heißt, die feiern andere Feiertage. Ne? Mhm. Ja. So, ich hoffe, dass ihr hier ein tolles deutsch-amerikanisches Weihnachten feiert. Mit ohne Schnee. mit einem tollen Essen. Mit Papa und Mama. Bisschen hier Weihnachten und bei euren Freunden auch. Okay? Noch was? Nee. So. Und ich wünsche euch frohe Weihnachten. Danke. Frohe Weihnachten. Und wir wünschen allen unseren Hörern frohe Weihnachten. Und das war jetzt mein Gespräch mit Saskia, mit Samuel und Elias. Und herzlichen Dank. Und das werden wir uns dann um die Weihnachtszeit anhören können, alle und immer wieder. Ist doch toll. Ich sage tschüss, ciao. Am Mikrofon war Susanne Nielsen, an der Technik Bill Davidson, und wir wünschen allen ein ganz, ganz frohes Fest. Ja, tschüss. Na. Vom warmen Florida geht es nun ins kühlere Deutschland und von dort die Herzen und Händchen wärmt. Was das ist, das sind natürlich Plätzchen. Ob sie im Gedicht vorkommen, wie das Plattdeutsche aus dem hohen Norden, das wir gleich hören können, oder ob es um das Backen in der eigenen Küche geht. Die Dame, die ich kennenlernte, die damit groß wurde, mit dem Plattdeutschen, nämlich Hiltrud Buchler-Müller, oder ob sie mit ihren anschließenden Erzählungen ihnen auch die Herzen wärmt, wie die Plätzchen. Darum geht es in der heutigen Sendung. Und es geht natürlich um das Backvergnügen, das man mit kleinen Kindern auch schon haben kann. Und sie erzählt von ihren Erlebnissen zur Weihnachtszeit und auch darüber hinaus. Ob sie es als Großmutter macht zu den Feiertagen mit ihren eigenen Enkeln oder eher mit Kindern in ihren Kochkursen. Sie liebt die Küche und die Kleinen haben sie dann mitgeliebt. Ihre Geschichten könnten uns alle ein wenig neu motivieren. Am Mikrofon Susanne Nielsen und ich sprach mit Hiltrud Buchler-Müller in Wiesbaden an einem kalten Dezembertag. Jetzt sagen Sie mir mal, wer Sie sind. Und wir sind jetzt in Wiesbaden am schönsten Wintertag 2011. Und Sie sind? Hiltrud Buchler-Müller. Nicht aus Wiesbaden, sondern aus Oldenburg, nicht? Ja, im Prinzip schon. Aber geboren bin ich in Kloppenburg und da bin ich auch in die Schule gegangen. Und da sprach man doch sehr oft noch Plattdeutsch. Ja. Und dieses Gedicht haben Sie jetzt damals als Kind schon gelernt? Das ist ein Weihnachtsgedicht? Das habe ich in der Schule gelernt. Das haben Sie in der Schule gelernt. Ja, und das heißt also folgendermaßen.

Ja, ich habe natürlich dann weitergemacht. Ich habe den Kindern auch während des ganzen Jahres Kochunterricht gegeben. Oh, okay. Und habe ihnen gezeigt, zum Beispiel, dass man aus Kartoffeln nicht nur Pommes frites machen kann, sondern ich habe ihnen gezeigt, was man alles daraus machen kann. Eine wunderbare Kartoffelsuppe, Bratkartoffeln, Pellkartoffeln, Salzkartoffeln, Kartoffelklöße. Und so haben die Kinder auch kennengelernt, wie man einen Blumenkohl fertig macht, dass man ihn kochen kann. Und, Jungs eben, und Mädchen? Ja, Jungs und Mädchen. Es waren auch immer in Anmeldungen 50-50. Sie waren alle daran interessiert und sie haben gegessen mit einem Feuereifer. Ich habe ihnen alles gezeigt, die Verarbeitung von Gemüse, die Verarbeitung von Fleisch. Natürlich dem Alter entsprechend, also was etwas sehr. Für Altersgruppen? Ich hatte meistens Volksschulkinder und weil das dann so also wunderbar. 8 bis 10. Ja, ich hatte manchmal auch richtig Sechsjährige dabei, die wollten dann immer nicht so gerne abwaschen. Das fanden sie dann doch so, das brauche ich zu Hause gar nicht, haben sie dann gesagt. Aber es war so niedlich. Wir haben auch dann nachher gegessen. Wir saßen um den Tisch herum und das letzte Mal von diesen, ich glaube, ich habe immer so 6 Mal als Kursuseinheit gehabt, dann haben wir die Eltern eingeladen und haben ein Buffet gemacht. Das war so ein Fest, da waren sie so stolz, die Kinder. Und weil das gut lief, sprach sich das rum und dann wurde ich gefragt, ob ich denn für die etwas größeren Kinder auch sowas machen könnte. Das war das Wahlpflichtfach. Und dann habe ich viele, viele Schüler gehabt, die begeistert eben wieder auch lernten, wie man sein Essen selber zubereitet. Unkompliziert, gesund. Und preiswert. Und wie lange ist das her? Ja, das ist schon ein bisschen her. Da waren meine Kinder klein. Heute bringe ich das meinen Enkelkindern bei. Ja, also und wieder Plätzchen backen und wieder kochen. Und wenn sie da sind, ich habe sie häufiger bei mir, dann sage ich eben, komm, heute Mittag gibt's das und das, du kannst schon mal hier schälen und jetzt musst du auch lernen, dass man zum Beispiel die Frikadelle vorsichtig in die Pfanne tut. Das macht man so, damit man nicht vollgespritzt wird mit dem heißen Fett, musst du es hier reinlegen. Dann kann nichts passieren, denn Kinder haben ja natürlich Angst und müssen sie auch haben vor der Hitze. Ne? Und das muss man ihnen alles zeigen und dann schmeckt es ja auch nochmal so gut. Ne? Ja, dann wünsche ich Ihnen viele, viele Plätzchen, die von den Enkeln gebacken werden ja, oder mit ihnen und eine schöne, schöne weiße Weihnacht. Ja, ja, ich habe gerade am Sonntag wieder Besuch gehabt von einem Enkelkind mit dem Vater und sie hat vorher gesagt, oh, dann ist das so langweilig, dann unterhältst du dich nur mit dem Opa. Und dann habe ich gesagt, ich habe gerade einen Teig, machst du mit mir gerne Plätzchen backen? Und dann haben wir gleich gebacken und sie hat die ganze Dose mit nach Hause genommen. Also so kann man eben Kinder retten vor diesen langweiligen Erwachsenengesprächen. Ja, und sie können wahrscheinlich auch dabei backen und sich unterhalten. So ist es. Und dann haben wir noch auf dem Klavier zusammengespielt. Ja, naja, also Sie sind bestimmt nicht die typische Omi. Und da können sich nur die Kinder bedanken. Nicht nur die eigenen, sondern auch die erweiterte Familie, die Sie da geschaffen haben. Und die Frauen von den kleinen Jungs, die Sie angelernt haben, die werden sich noch mal so freuen. Und zwar ihr ganzes Leben lang. Also wir dürfen uns alle bei Ihnen bedanken. Dankeschön. Das ist nett. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bedanken bei unseren Gesprächspartnern und zwar diese zwei netten Begegnungen passen sehr schön in unsere Zeit. Gespräche mit Elias und Samuel und deren Mutter Saskia und mit Frau Hiltrud Buchler-Müller in Deutschland. Am Mikrofon war Susanne Nielsen, die Ihnen richtig guten Appetit wünscht, nicht nur wenn Sie ins Restaurant gehen, sondern vielleicht auch zu Hause in der eigenen Küche ein bisschen was backen um die Weihnachtszeit. Das riecht immer ganz besonders schön. Und ich kann Ihnen sagen, Bill Davidson, der isst auch gerne und das ist unser Produzent, der diese Sendung genauso produziert wie viele andere und Ihnen eine schöne Woche wünscht, ein ganz tolles Wochenende, eine gute Zeit um die Feiertage herum und natürlich wünschen wir, dass